Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Ich bin wie immer euer Hirsi und habe mir heute für die Raw Review vom 28.05.2012 gleich zwei Gäste dazu geholt, wobei einer davon der gute Kleisi wäre. Guten Abend. Und der dritte Mann im Bunde ist der gute Leon. Ja, hallo auch von meiner Seite. Und erstmal vorneweg für die Leute, die euch noch nicht kennen. Ihr seid ja vielleicht schon ein bisschen bekannt in der Podcast-Welt oder wie der Gleise gerne sagt, Analysen-Welt. Aber sagt doch einfach mal, wo ihr da aktiv seid und wo man euch finden kann. Ja, also Leon und ich machen immer Raw-Analysen beim Wrestling Replay Podcast. Man findet uns, oder Wrestling Replay insgesamt, findet man auf der Homepage wrestling-replay.de.tl und einfach mal reinhören. Ja, also ein sehr empfehlenswerter Podcast. Und jetzt fangen wir auch hier gleich beim Wrestling Takeover Podcast an. Und fangen gleich an mit der Raw-Ausgabe aus New Orleans. Und am Anfang der Show wurde ein Memorial Day Video ausgestrahlt. Und dann folgt noch ein Rückblick auf die Cena Laurinaitis inklusive Big Show Fehde. Und Big Show machte sich auch auf den Weg zum Ring. Und er teilte lächelnd mit, dass er diese Geschäftsentscheidung traf und diesbezüglich auch einen lukrativen Vertrag angeboten hätte bekommen. Und nun kann er das machen, was er schon immer machen wollte, was eben sein Beruf ist. Und er erklärt, kein Entertainer oder Riese zu sein. Und außerdem spielt niemand in seiner Liga. Und er merkt auch an, als er gefeuert wurde, eilte ihm niemand zu Hilfe oder verteidigte ihn. Stattdessen Kofi Kingston, R-Truth und Brodus Clay einen schönen Tanz vorbereitet. Und er musste einfach sich auf die Knie werfen und um seinen Job betteln und die anderen tanzen danach. Ja, und er zeigte auch noch die Szenen von John Cena, wie sich dieser über Laurinaitis lustig machte und hätte eigentlich auch damit gerechnet, dass Cena hier ein gutes Wort für Big Show einlegen würde, was nicht der Fall war. Ja, wie fandet ihr eigentlich die Anfangspromo von Raw, habt ihr es genossen oder hat es euch gefallen oder eher doch dann lieber einen anderen Anfang wählen? Ja, Big Show momentan gefällt mir wirklich sehr gut am Mikrofon. Auch schon letzte Woche hat er mich zu überzeugen gewusst. Die ganze Geschichte mit Cena, ja gut. Kann man drüber streiten, ob das zum guten Match führen wird, aber mal sehen. Ja, da muss ich mich dem Leon auch anschließen. Also, dass es eine sehr gute Anfangspromo war, darüber braucht man sich überhaupt nicht streiten. Und als Heel gefällt mir Big Show auch insgesamt besser. Dann, er ist jetzt wieder so einer, der zerstören will und nicht so einer ist, der so wie John Cena mit den Kindern alles da macht. Und als Heel ist er einfach besser. Sieht man ja auch an der Promo in dieser Woche und von der Promo der letzten Woche. Aber man könnte sagen, der blüht richtig auf. Ja, das kann man durchaus sagen. Und man muss auch anmerken, dass diese Promo endlich mal, beziehungsweise endlich mal eine Promo im WWE-TV, die Sinn gemacht hat, weil die ganzen Sachen sind ja wirklich passiert und die Leute tanzen und Cena sagt immer Loser zu John Laurinaitis und er wird gefeuert einfach mal. So nebenbei. Mal was Neues. Ja, Das wird also nicht mal Sinn dahin. ja. Sinn in der WWE sucht man ja öfters und findet man fast nie. Ja, Deshalb das leider war. schön mal eine solch gute Promo und als Anfang auch super gewesen zu bekommen. Und das erste Match war dann Alberto Del Rio mit Ricardo Rodriguez, welcher Santino Marella via Aufgabe im Cross Armbreaker besiegt hat. Und nach dem Match teilt Ricardo mehrfach in Santinos Ohr mit, wer eben die Auseinandersetzung gewonnen hat. Alberto Del Rio, Alberto Del Rio. Und ja, wie fand ihr das Match so an sich? Ja. Also, mach du. Ne, okay. War etwas kurz. Na gut, was heißt etwas kurz? Waren ja noch nicht mal eine Minute, von daher gibt es da nicht so viel gut zu finden. Naja, also ich finde jetzt nicht schlimm, dass es kurz ist, weil Santino Marella einfach hier wieder so als Vollidiot eigentlich dargestellt wurde, was er auch ist. Aber irgendwie, wenn er schon United States Champ ist, sollte man dann doch eher längere Matches machen und nicht einfach mal so ein Squash-Match. Oh, gut. Ja, Naja. als, also, wie gesagt, weniger als eine Minute hat es gedauert. zu kurz, um von Niveau sprechen zu können. Also, und wenn der United States Champion und der Hauptherausforderer auf den World Heavyweight-Titel in einem Match aufeinandertreffen, sollte das auf jeden Fall bedeutend länger gehen als noch nicht mal eine Minute. Ja, das hätte ich eigentlich auch gemeint, dass das länger geht. Obwohl, eigentlich habe ich auch die Vorahnung gehabt, ja, Santino vielleicht wieder schnell verlieren, so 3, 4 Minuten, aber nicht mal eine Minute, dann, das ist dann schon ein bisschen heftig. Ja, aber so wird Santino halt in der WWE dargestellt und man sieht, dass Santino Marella und Alberto Del Rio in anderen Ligen spielen. Also ja, und man muss auch bedenken, das passt dann wieder da, wenn man zum Beispiel guckt beim Elimination Chamber Match hier, wo Santino Marella bis zum Ende dabei war, das ist dann nochmal mitreißender, als wenn er jetzt ein bisschen besser dargestellt würde. Ja, stimmt auch wieder. Also man stellt ihn wohl hier als den Underdog dar, der irgendwie auf irgendeine Weise dann doch United States Champion geworden ist. Ja, die Kleinen werden die Großen sein. Genau. Und backstage schleimt sich der gute Alex Riley bei Eve ein, bis Big Show vorbeikommt. Und Eve teilt schon mit, dass er sich für heute einen Gegner aussuchen darf. Also übernimmt er fast schon die Rolle eines CM Punk, welcher auch letzte Woche einfach ein Match gemacht hat. Und Eve geht und Riley versucht sich nun auch beim guten Big Show einzuschleimen und um nicht als Gegner gewählt zu werden. Show stellt klar, er würde Riley nicht als Gegner wählen. Doch plötzlich möchte Big Show eine Message an den Umkleideraum schicken und schnappt sich Riley und befördert diesen gegen die Wand. Wie fandet ihr dieses Backstage-Segment mit den drei Leuten? Ja, kann der Leon wieder anfangen? Ja, mache ich dann direkt mal. Ja, Big Show wird immer schön als Monster dargestellt, so gehört sich das für so einen etwas breiteren Heel. Mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, also, ja. Er wird jetzt wieder als Giant dargestellt und da muss er auch Statements setzen und das hat er gemacht direkt mal. Ja, also ich fand's auch, dass man da gut gemacht hat, aber irgendwie blöd, dass man Riley immer in die komischen Heel-Sachen reinsteckt, da er eigentlich Face ist, also das ergibt nicht irgendwie Sinn, glaube ich, dass hier Alex Riley sich einmischen möchte, aber naja, wenn Big Show als Heel dann den Face Riley weghaut, ist dann schon besser. Also alles in allem war das schon gut gemacht und danach kommt dann Vicky Guerrero in die Halle und kündigt wie üblich ihr Tag Team an, welches aus Dolph Ziggler und Jack Swagger besteht und diese haben heute ein WWE Tag Team Championship Match schon wieder gegen R-Truth und Kofi Kingston und R-Truth und Kofi Kingston hatten sich hier auch nach dem Little Jimmy von R-Truth gegen Jack Swagger durchgesetzt und eure Meinungen erstmal dazu, dass die beiden Jack Swagger und Dolph Ziggler schon wieder ein Tag Team Match oder beziehungsweise um den Titel ein Match bekommen. Ja, gut. Ich glaube, der WWE fällt nichts mehr so richtig ein, wen die da alles als Gegner wählen sollen und ja. Aber es ist ja jetzt Gott sei Dank vorbei. Ja, die Teams sind halt blind zusammengewürfelt, sieht man ja. Kofi Kingston hat ja erst Evan Bourne als Partner und jetzt R-Truth. Weiß man auch nicht so ganz, was man davon halten soll, wenn da ständig Partnerwechsel vollzogen werden. Dann haben wir bald das Tag Team Evan Bourne und Little Jim. und jetzt hätte ich noch eine Frage. Wisst ihr, wie R-Truth und Kofi Kingston eigentlich als Tag Team heißen? Bestimmt Little Boom oder so. weil WWE.com hat ja da mal so eine Liste online gestellt und da war zum Beispiel auch er Jimmy dabei. Ja, und gut, dann nennen wir sie mal RG. Oder Boom Truth. Naja, wie man will. Und, also ich fand, dass das Match ein gutes Match war, aber leider schon wieder Swagger und Ziggler verloren haben. Ja, und eure Meinungen dazu? Ja, dass die verloren haben, finde ich nicht ganz so schlimm, wenn man dann schaut, was danach passiert ist. Da könnte ich fast schon jetzt behaupten, dass der Sieger der ganzen Geschichte am Ende Dolph Ziggler heißen wird. Ja, das kann sogar gut hinkommen. Ja, es war, also für mich war es war klar, dass eigentlich die Titel verteidigt werden, da Dolph Ziggler und Jack Swagger nicht das harmonischste Tag-Team in der WWE sind gerade und Also als Take-Team, da für mich passen die nicht zusammen. Und zum Glück ist Dolph Ziggler dann auch gegangen und will jetzt wieder als Einzelwrestler durchstarten. Ja, also ich fand es auch, dass man ablesen konnte, wer das Match gewinnt. Aber insgeheim habe ich dann doch auf einen Titelwechsel gehofft, weil Arthur und Kofi Kingston finde ich auch langweilig. Und bestimmt findet auch Kofi Kingston Little Jimmy langweilig. Ja, bestimmt. Wobei ich Aber das ganz unterhaltsam finde, die ganze Geschichte. Zumindest R-Truth, Kofi Kingston. Der ist langweilig, aber gut im Ring. auch den kannst du dann immer in ein Tag Team stecken. Und nach dem Match lässt eben Ziggler Vicky und Jack wissen, dass er besser dran sei, dass er besser als das sei. Und lässt beide eben zurück. Und Backstage ist dann Santino Marella mit einem Trainer zu sehen. Der verschwindet aber plötzlich, als Big Show auftaucht. Und Big Show schnappt sich Marella und würgt ihn, bis Brodus Clay vorbeikommt und beide ins Gespräch kommen und sich einige und sich ihre Differenzen dann auch im Ring klären wollen. Und Big Show geht, während Naomi und Cameron vorbeikommen und ziemlich besorgt aussehen. Und eure Meinung erstmal zu dieser dann doch irgendwie komischen Backstage Segment, zu diesem Backstage Segment. Ja, da haben wir den Main Event aus der Luft herausgegriffen, wobei er natürlich die Tanzvorgeschichte hatte, dass Santino Marella darin involviert war. Na gut, so konnte man Clay als den Retter darstellen, aber naja. Also bis zu Brodus Clay war die Promo ganz gut, da hat man Big Show wieder stark dargestellt. Und aber da Big Show im Ring schon etwas über Brodus Clays Tanzen gesagt hat, war es gut, dass man daran angeknüpft hat im Backstage-Segment und nicht dann einfach Big Show im Ring was gegen Brodus Clay und das Tanzen sagt und dann nichts mehr passiert. Ja, da habt ihr schon recht. Und ich fand es dann auch irgendwie spannend zu sehen, dass sie den Main Event machen, Big Show gegen Brodus Clay, da man ja Big Show nicht verlieren soll, kann, verlieren lassen kann eigentlich. Und Brodus Clay ja diese immense Siegesserie hat. Also da war ich dann schon mal gespannt, wer gewinnt. Und danach hatten wir John Laurinaitis, welcher mit seinem People Power Scooter zum Ring fährt. Und kurz zusammengefasst, dort bestätigt er noch im Ring das Match zwischen Show und Clay, bla bla bla bla bla bla. Und Cena gegen Big Show, Steel Cage, No Way Out. Und die Revolution ist das WWE 13 Videospiel. Und dieses wird ein mehr oder beziehungsweise wird noch legendärer als Pac-Man. Plötzlich wird er dann von CM Punk unterbrochen und Punk vergleicht Pac-Man mit Laurinaitis. Dabei fällt ihm auf, dass der Computerheld genauso wenig Eier wie Laurinaitis hätte. Und dann präsentiert CM Punk das echte WWE 13 Logo, beziehungsweise Wallpaper oder Cover eben. Und dieses ist auch um ein paar Zentimeter größer wie das von Laurinaitis. Ja. Ja, wobei ich ganz lustig fände, wenn es am Ende, so wie jetzt bei WWE 12, die People Champion Edition gab, jetzt bei WWE 13 eine People Power Edition. Das wäre mal eine lustige Idee. Ja, Vielleicht das nicht. People Power Ring. Oder du kannst deinen Superstar im People Power Scooter zum Ring fahren lassen. Oh ja, Oder wir oder. hatten doch schon Super Crazy. Oder dein Superstar kommt genauso wie David Otunga aus dem Becher trinken. Oh ja. Yay! Also, ich fand das schon sehr lustig eigentlich und CM Punk hat hier das Lustige dazugebracht und ich musste auch sehr lachen, wie er einfach mal den Kaugummi, wie CM Punk sein Kaugummi auf den People Power Scooter geklebt hat. So ein Rüpel. Dann hatten wir das dritte Match, Non-Title Match. Sozusagen ein Rematch, halt eben nicht um den WWE Champion Titel, aber dennoch ein Rematch, Daniel Bryan gegen CM Punk. Und hier besiegte Daniel Bryan. Aha, Daniel Bryan besiegte CM Punk. Aber während des Matches kam AJ heraus und die Diva trug ein Punk-Shirt, bewunderte und feuerte CM Punk an. Und das Finish kam so zustande. Da müsst ihr mir jetzt auf die Sprünge helfen, weil das weiß ich jetzt gar Ja, nicht mehr. Daniel Bryan hat das, die Polsterung vom Ringpfosten entfernt. Ach genau, stimmt. Und dann hat AJ den Ringrichter abgelenkt. Punk wollte seine Running Bulldog machen und ist dabei mit dem Kopf auf den Ringpfosten gekracht. Ja, das tut, glaube ich, nicht gut. Und Glaube ich auch. auch, ja, auch die Kommentatoren haben erwähnt, dass es irgendwie AJs Schuld sei, aber nach dem Match möchte sich Brian mit Yes rufen feiern lassen. Jetzt müssen wir hier anmerken, einfach mal kurz und schnell Yes, Yes, Yes. Aber er wird plötzlich von Kane mit einem Stuhl attackiert und muss schlussendlich noch einen Stuhl, einen Chokeslam auf den Stuhl einstecken. Als nächstes möchte sich Kane auch noch CM Punk vorknüpfen. Allerdings kann der geplante Angriff verhindert werden, da AJ CM Punk einen Stuhl zukommen lässt und Punk hier einfach mal Kane nach Stich und Faden vermöbelt. Ja, und eure Meinung erstmal zum Match und auch zu dem, was danach passiert ist. Ja, also das Match war wieder einmal das wrestlerisch beste Match des Abends, was diesmal auch wieder nicht sehr schwer war. Aber also mir hat das Match sehr gut gefallen. Das Ende ist wieder sowas, wo sich die beiden, Daniel Bryan und CM Punk, ein bisschen anstacheln können, da der Sieg da nicht ganz fair abgelaufen ist wegen dem Ringpolster. Ja, gut, nach dem Match, was da passiert ist, das hat mir auch sehr gefallen, dass man Kane dann auch wieder da rein involviert und hat mir sehr gefallen. Ja, jetzt hätte ich noch eine Frage, wie ihr das seht, ob hier kein Face oder Heel in der ganzen Situation ist. Würde ich mal sagen, klassischer Tweener. Jo. Ich hoffe, also solange er Heel bleibt und nicht auf die Facebahn kommt, ist es okay. Ja, weil ich kann mir auch den guten Kane mit Maske als Face gar nicht vorstellen. Und die Maske muss er auf jeden Fall beibehalten. Dann der Leon bitte noch. Ja, das Match, das war ja wie zu erwarten, dass. Beste Match des Abends, wie schon bei Over the Limit. Die Geschichte mit AJ, ich denke mal, es lässt sich dann auf Dauer nicht vermeiden, dass sie mit CM Punk zusammenkommt in dieser Storyline. Vielleicht kann man da noch, oh, wie heißt sie, Caitlyn mit einbinden, die dann sich an Daniel Bryans Seite schlägt. Naja, Auch aber auf. Caitlyn ist mit Derek Bateman bei NXT zusammen. Ja, NXT verfolge ich nun mal leider nicht. Das Ach, tut mir leid. sowas. Ja, was wollte ich sagen? Auffällig ist auch, dass jetzt in dieser Storyline, seit die so gestartet ist, noch keiner der beiden wirklich einen klaren Sieg errungen hat. Da denke ich mal, das wird dann bei Money in the Bank, bei Over, was ist jetzt? No Way Out sich ändern. Genau. Und wenn ich noch einwerfen darf, am Freitag gibt es ja dann, wie ich in der Werbepause mitbekommen habe, ein WWE-Titel-Match zwischen Kane und CM Punk. Nach Und, 8 Jahren mal wieder bei SmackDown verteidigt. wobei dies eine Fehlinformation ist. Weil Ist das es, so? ja, es gab nämlich das Match Triple H als WWE Champion gegen Big Show und dieses endete im No Contest. Kann man also auch als Titelmatch ansehen. Okay. Aber das ist schon irgendwie komisch, dass der WWE-Titel bei SmackDown seit 8 Jahren dann, obwohl er eigentlich mit Triple H bei SmackDown war, nicht mehr verteidigt wurde, also schon irgendwie komisch. Wo ist die WWE? Ja. Dann möchte ich noch sagen, dass mir das Match sehr gut gefallen hat. Ich würde es sogar als Match of the Night oder vorläufig auch als Match of the Week betiteln, was wie gesagt ja auch bei den anderen Matches hier nicht schwer ist. Und ich finde die ganze Situation, in welche auch AJ und Kane reinrücken, finde ich super einfach gemacht und ist besser wie hier Sheamus gegen Daniel Bryan zum Beispiel, wo eigentlich nichts an Storyline dabei war. Und dann kommen wir auch zum nächsten Match. Bei diesem setzte sich der frühere Intercontinental Champion Cody Rhodes zu den Kommentatoren. Und vorhin hinaus muss ich sagen, dass mir die Kommentatorenarbeit von Cody Rhodes sehr gut gefallen hat und der Mann das irgendwie wirklich drauf hat. Generell ist er ja gut in Promos, also sowas kann er ja. Ja, auch im Ring ist er nicht schlecht. Ja, da gab es bestimmt schon schlechtere, welche wir auch im fünften Match zum Beispiel sehen. Und erstmal haben wir Christian gegen The Miz. Und wer jetzt auf The Miz als Sieger tippt, der hat leider falsch getippt, denn eigentlich zu erwarten setzte sich Christian durch, da ja The Miz aktuell nichts mehr anscheinend gewinnen darf. Und meiner Meinung nach ein gutes Match, hat mir gut gefallen. Ich habe auch mitgefiebert mit The Miz, dass dieser endlich mal wieder gewinnt. Aber jetzt bin ich froh, wenn der bei The Marine 3 zum Filmdrehen ist und endlich mal weg ist von den Shows und vielleicht dann wieder einen Push nachher bekommt. Schön wär's. Match an Ja. sich war auch nicht verkehrt. Dass Christian gewinnt, war mir eigentlich von Anfang an klar. Trotzdem war ich mir da mal am Ende nicht mehr ganz so sicher. Mal schauen jetzt, was sie mit Christian und mit The Miz anstellen, obwohl er ja dann weg ist. Ja, ich sehe das genauso. Es war eigentlich sicher, dass Christian als Intercontinental Champion jetzt auch gewinnt gegen The Miz, der ja eine lange Niederlagenserie hat. Und warum sollte er dann gegen den Intercontinental Champion so aus dem Nichts gewinnen? Aber ich habe natürlich gehofft, dass er gewinnt, aber leider war es wieder mal nicht so. Aber es hat ja dann nachher, kam es ja zu einer kurzen und relativ guten Promo dann von ihm. Ja, also das muss man auch sagen. Also die Promo hat mir auch gut gefallen, aber dann kam der gute Randy Orton, The Viper, in die Halle. Und The Miz wollte noch sagen, wenn du jetzt hergehst, bla bla bla, und droht ihm. Randy Orton, was macht er? Verpasst ihm einfach mal einen RKO. Habe ich mir auch schon wieder aufgeregt, als ich sah. Ich auch. Also muss man hier Randy Orton unbedingt bei Raw zeigen. Muss der gute Mann unbedingt diesen Flieger nehmen. Für die paar Sekunden da, wo er draußen war. Ja, das ist wahrscheinlich dafür gedacht, um. Der Ziggler war ja danach zu sehen, hat ja dazu sich geäußert, dass er sagt, er möchte als Einzelwrestler dastehen, wo Orton gerade ist. Ich denke mal, das wird dann die Storyline starten, deswegen. Naja, das kann er auch als Tag Team Wrestler machen, denn Randy Orton stand auf dem dritten Ringseil. Da ist es ja nicht allzu schwer, sich im Tag Team auch mal drauf zu stellen. Ja, dann hatten wir nochmal was Backstage, nämlich John Laurinaitis, Eve und Otunga. Und zusammengefasst unterhielten sie sich darüber, dass Laurinaitis möglicherweise in 15 bis 20 Jahren zurücktreten werde. Oh mein Gott, das kann man doch gar nicht abwarten, bis der endlich weg ist, werden sich manche denken. Und, Aber nur manche. wie bitte? Aber nur manche können das nicht erwarten. Ja, Auf naja. die lange Zeit muss ja auch nicht sein, ne? Ja. Mich 10 fängt er Jahre. jetzt auch schon ein bisschen an zu nerven. Vor allem eigentlich so nicht, aber nur wenn er immer wieder was falsch sagt und die Kommentatoren dann wieder die Arschlöcher sind sozusagen und das wieder irgendwie ausbaden müssen, wie Michael Cole das mal getan hat. Ja, mal abwarten, was unser Hauptbotscher denn jetzt macht, wenn er zurückkommt, ne? Sin Cara, yay! Und dann kam Teddy Long ins Bild und überreichte Eve den zuvor gewünschten Kaffee. Eve probiert und spuckt das Getränk auf Long, weil dieser zu kalt war. Und Aber es war ja Eiskaffee. ja, und Theodore Long hat dann gesagt, aber das ge aber es gehört so. Es ist doch Kaffee. Eiskaffee. Obwohl eigentlich nur Kaffee gefordert wurde von Eve. Also da muss der gute Teddy Long mal wieder aufpassen. Sehr lustige Geschichte war das. Ja, und daraus resultiert, davor resultierte ja noch aus dem Gespräch von Laurinaitis und Otunga ein Match für den Abend. Leider. Weil Laurinaitis hat auch angesprochen, dass Otunga immer verliert. Naja, dann muss er ihm eben mal keine so großen Gegner geben und auch keine Main Eventer. Und David Otunga möchte dann gegen den World Heavyweight Champion Sheamus antreten. Also wie er das wagen kann, frage ich mich auch, weil der Mann ist nicht umsonst World Heavyweight Champion. Ja gut, er möchte seinen Boss beeindrucken. Ja, er hat ja letzte Woche auch freiwillig gegen John Cena angekommen. Gekämpft. Also. Ja, da hat er alle beeindruckt. Aber für 2 Minuten, ja. Ja, nein, nein. Für 30 Sekunden mit seinen Muskeln und das war's dann. Ach, noch nicht mal, das ist gut. Er konnte ja auch gut fliehen. Oh ja. Aber dieses Mal hat er zum Glück nicht so viel WWE-Öl aufgetragen. Ja. Der glänzt immer. Eine schillernde Figur. Ja, da möchte er vielleicht von seinen nicht guten Skills ablenken. Ja, das kann sogar sein. Und fünftes Match, Sheamus besiegte David Otunga via Brokick und wow, war das eine Überraschung. Und vorneweg, das Match war okay, aber mehr auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was das Sheamus, was der Sieg Sheamus bringen sollte und ja, das hätte man genauso gut weglassen können und keinen hätte es interessiert. Kann vielleicht nochmal interessant werden, vielleicht für einen zukünftigen möglichen Konflikt zwischen Otunga und Laurinaitis. Naja, aber wenn man dann Otunga zum Beispiel als Face präsentiert hat, doch auch nicht denn. Ja, aber wäre vielleicht mal wenigstens etwas, um ihn dann, wenn die Geschichte vorbei ist, aus den Shows zu entfernen. Ich würde ja einfach David Otunga nur als sozusagen Backstage-Person, also ich würde ihm einfach mal den SmackDown-Roster geben und einfach mal sagen, hier, du bist jetzt der vorläufige SmackDown-GM und damit hier John Laurinaitis nicht immer hingehen muss und so. Oder er kann Ja, ja auch mal NXT regeln und so. da soll er lieber das machen, weil da muss ich sagen, Eve Torres hat mir letzten Freitag als Vertreterin von John Laurinaitis bei SmackDown sehr gefallen. Da würde ich ihr lieber sagen, dass sie das dauerhaft macht. Die hat mir Ja, auch gut aber gefallen. Otonga bei NXT will ich auch nicht sehen, weil ich gucke ja auch regelmäßig NXT und Matt Striker macht sein und Rhea Ripley machen ihre Sache gut und da Naja, brauche ich Otonga auch nicht. da hast du auch wieder recht. Also, vielleicht kann er ja irgendetwas auf dem WWE Network machen. Ja, Dann ich kriegt wollte er gerade seine sagen, der eigene kann was bei, YouTube-Show. ja, ich wollte gerade sagen, der kann was bei FCW machen, aber es geht ja dann auch nicht mehr. Sind ja bei NXT dann. Dann kommt Richter David Otunga. Auf Sat 1. Genau. Und ja, das Match, wie fandet ihr das Match? Ja. Es ist immer so eine Sache für ein Weekly. War es noch in Ordnung? Und mehr auch nicht. Sagen wir es so, es war besser als das Match Marella gegen Del Rio, aber es war schlechter als das Match Christian gegen Miz. Ja, also eigentlich kann man sagen, das Match brauchte kein Mensch und ja, David Otunga ist ja wieder nur der, der ablost. Dann hatten wir den Main Event und der Funkasaurus betritt tanzend die Halle und Big Show kommt als nächstes mit einem Mic heraus und stuft Clay als peinlich ab, gibt ihm den Rat, sich doch schminken zu lassen, um dann als Doink the Clown aufzutreten. Und allerdings im Vergleich mit Doink the Clown schneidet Doink the Clown besser ab, denn Doink hat im Gegensatz zu Clay mehr Talent. Und Clay sagt immer wieder, komm her, komm her. Ja, Clay muss hier einfach mal ein Spear von Big Show einstecken und wurde trotz versuchter Gegenwehr gegen den Ringpfosten und die Zuschauerabsperrung befördert. Und Show nimmt den Kommentatorentisch auseinander. Beziehungsweise, glaube ich, steigt da einfach mal mit seinem Fuß drauf und wird plötzlich von Kofi Kingston angegriffen und auch R-Truth lässt sich blicken. Jedoch wurden beide einfach mal abgefertigt und sogar R-Truth gegen die Seile geworfen und aber außerhalb des Rings gegen die Seile geworfen und wurde dann wieder zurück nach oder beziehungsweise wieder auf den Boden gehämmert. Also das sah dann auch irgendwie lustig aus. Und als nächstes setzt Joe den Tisch gegen Clay ein, beziehungsweise die obere Platte. Und Kingston plant einen weiteren Angriff, er wird jedoch von Big Show gegen die Absperrung geworfen. Oder einfach durch die Absperrung, kann man auch sagen. Als nächstes setzt dann Show die Ringtreppe gegen R-Truth ein und setzt Clay via Weapon of Mass Destruction K.O. Ja. Und Raw endet, nachdem Laurinaitis Shows Arm siegreich auf der Stage nach oben streckt. Eure Meinung erstmal zu dem Ganzen, was da stattgefunden hat? Gut dargestellt von Seiten der WWE. Wenn jetzt Big Show letzte Woche nicht schon endgültig over war, dann ist das jetzt. Schön nochmal drei Wrestler auseinandergenommen. Gefällt mir sehr, wie er jetzt gerade dargestellt wird. Ja, mir auch. Also, aber ich hoffe mal nicht, dass das so endet wie mit Brock Lesnar, weil der hat ja auch erstmal alle fertig gemacht und dann einfach mal beim Pay-Per-View verloren. Ja, also ich kann zu dem Segment, kann man das ja fast schon nennen, kann ich auch nur sagen, das war ein sehr gutes Ende für die Raw-Ausgabe. Mal was anderes als einfach so ein Main-Event zu bestreiten. Und ja, vor allem, dass Big Show Brodus Clay abgefertigt hat, fand ich sehr gut. Und ja, stark dargestellt wurde er. Direkt drei Männer auseinandergenommen und wie soll es für Big Show, der schon zum Anfang der Show und in den Backstage-Segmenten der Show stark dargestellt wurde, hätte es ja gar nicht anders besser laufen können. Ja, also Big Show hat man hier sozusagen als den Oberheel von Raw schon fast etabliert und hat einfach gezeigt, was dieser Mann drauf hat, was er natürlich als Face nicht gezeigt hat. Und ist auch schön, dass man wieder sieht, dass es auch ein Big Show gibt, der einfach mal der Riese ist, der zerstört und alles auseinandernimmt. Ja, muss man auch lange drauf warten. Ja, dann nochmal alles in allem, welche Schulnote von 1 bis 6 mit Plus und Minus auch, würdet ihr dieser Show geben? Also ich würde mal sagen, also schlecht war es nicht, brillant war es auch nicht. Gibt eine, boah, 2 minus, 3 plus. Also schlecht war es wirklich nicht. Allerdings muss ich dann jetzt mal sagen, mal abgesehen von der Big Show, Cena-Geschichte und vielleicht noch ein bisschen Daniel Bryan gegen CM Punk ist da Storyline technisch nicht wirklich viel weitergeführt worden. Von daher kann ich da eine 3 Plus geben, aber mehr auch nicht. Na, ich muss mich auch der 3 Plus anschließen, weil ein paar Sachen einfach so, da habt ihr sie einfach hingeschmissen wurden und eigentlich war es gut, aber wie Del Rio gegen Santino brauchte man nicht. Dann brauchte man auch nicht, dass wieder Dolph Ziggler und Swagger verlieren. Man brauchte auch zum Beispiel Christian versus Miz nicht unbedingt und ja, solche verschiedenen Sachen. Also insgesamt gebe ich eine 3 Plus und muss anmerken, dass man hier den Anfang der Show mit der Promo gucken kann, dann die Mitte mit dem Daniel Bryan gegen CM Punk Match und das Ende mit dem Segment. Das andere kann man eigentlich alles streichen. Ja, das wird sicherlich auch die Rating-Analyse so zeigen. Ach, da bin ich ja mal gespannt, ob das nach oben oder nach unten geht. Ja, das ach, das Non-Title-Match zwischen Christian und The Miz kann man sich vielleicht auch nochmal angucken. Ja, war jetzt nicht Auch unbedingt nur schlecht. die Highlights, ne? War jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es war eben nicht von großer Bedeutung und naja, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass man wieder The Miz verlieren lassen sollte und Christian siegt weiter, finde ich gut zwar, aber irgendwie ist bei der Fehde gegen Cody Rhodes auch nicht wirklich was dabei und die Fehde sollte man lieber bei SmackDown bringen, da hat man auch mehr Zeit und einfach mal die Fehde gut aufbauen, denn der Intercontinental Champion war ja schon lange nicht mehr bei SmackDown. Ja, das war jetzt eigentlich das, was ich dazu zu sagen habe. Und an sich, was war euer Match of the Night? Ja, ganz klar, CM Punk gegen Daniel Bryan. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also was anderes kann es da gar nicht geben. Ja, das zeigt auch mal wieder, was die WWE für tolle Superstars macht. Nicht, denn die beiden kommen ja beide von Ring of Honor. Nur mal so angemerkt. Ja, aber war auch zu erwarten, dass die beiden das beste Match des Abends haben. Und das schlechteste Match? Das erste. Na, vielleicht schon eher Sheamus gegen Otunga. Naja, da waren ein paar wenige gute Moves waren ja schon dabei. Ja, komm, Aber Alberto Del Rio kann man immer mal sehen. nicht Santino, wenn bei so einem Match zumindest nicht. Na, ich schwank da zwischen den fünften, also dem dann Main Event, Sheamus gegen Otunga und dem Opening Contest Del Rio gegen Marella. Also ich würde sagen Alberto Del Rio gegen Santino Marella, weil es einfach zu kurz war und deswegen einfach scheiße war. Muss man so einfach mal schön sagen, es war scheiße. Ja. Und das wäre es jetzt eigentlich auch schon hier wieder. Dann verabschiede ich mich einfach mal hier von euch. Hat viel Spaß gemacht mit euch zu diskutieren über die Raw-Ausgabe und ich hoffe, man hört sich bald wieder. Ja, Egal, immer wieder gerne. ob hier oder bei eurem Podcast ist ja. Genau, du bist Ja, ja du bist nächste Woche bei genau, uns. Ja, genau. das stimmt. Dann könnt ihr vielleicht nochmal eure Webseite sagen, damit die Leute euch finden. Ja, ganz klar. Also wrestling-replay.de.tl. Ja, unsere Seite wäre dann wrestling-takeover.de.tl und ich bin wie immer euer Host, der Hirse, und verabschiede mich dann und überlasse den beiden Leuten noch die letzten Worte. Ja, ich verabschiede mich auch und zum Abschied sage ich leise Servus. Jo, ciao Leute und bis, man hört sich. So, auf Wiedersehen.